Wo hast du die Sicherheitsnadeln gekauft? Im Kaufhaus. Sie haben ein Gestell, an dem diese Pappen hängen. Ich heiße Erwin. Wann? Gestern. Als ich sie aus der Tüte nahm, habe ich die Schrift entdeckt. Nimmst du das ernst? Ich hab's gelesen. Wie du. Das ist alles. Ich wohne in 0237 Wermelshausen. Es ist eine Kinderschrift. Du hast nie Kinder gehabt, Berger. Warum nennst du mich immer noch mit meinem Nachnamen? Weiter bin ich nicht gekommen. Ich liebe euch alle. Ich bin in Not. Aus der Reihe Berger und Levin, der Junge, der Geschichten auf Flugzeuge schrieb. Kriminalhörspiel von Adolf Schröder, Musik Gerd Bessler. Warum gehe ich wieder zu Levin? Es ist doch nur die Polizeiarbeit, die mir fehlt. Die dilettantischen Geheimnisse, die so leicht aufzuklären sind. Ich heiße Erwin. Schon ein Name ist ein Geheimnis. Sie fragen mich, was Sie tun sollen? Wen sonst? Sie haben es gelernt, Fragen zu beantworten. Nein. Wenn ich etwas gelernt habe, ist es, Fragen zu stellen. Ich liebe euch alle. Ich werde sentimental, seit ich nicht mehr trinke. Seit es keine Geheimnisse mehr gibt. Haben Sie immer noch Angst, Fehler zu machen? Dass der Lehrer Sie in die Ecke schickt? Behandeln Sie mich nicht wie einen dummen Jungen. Es ist die Nachricht eines Jungen, die Sie mir mitgebracht haben. Erwin, mach das Fenster auf! Lass wieder ein Flugzeug fliegen! Gestern bin ich nach New York geflogen. Es war ein schnelles Flugzeug. Als ich ankam, war es Nacht. Ich habe mit einem Chinesen Abendbrot gegessen. Er hatte einen Zopf. Er sagte zu mir, komm mit nach China. Dort kannst du lernen, mit zwei Stäbchen zu essen. Aber ich wollte nicht nach China. Am nächsten Abend bin ich zurückgeflogen. Die Stewardess legte eine Decke über mich, weil ich fror. Die ganze Nacht hörte ich die Motoren. Zu Hause bin ich leise in mein Zimmer geschlichen. Sie dürfen nicht merken, dass ich Reisen mache. Warum tust du das? Ich tue nichts Besonderes. Ich trinke einen Schnaps. Wenn du es tust, ist es was Besonderes. Willst du wieder anfangen, Berger? Vielleicht habe ich nie wirklich damit aufgehört. Ich habe nie vergessen, wie leicht es ist. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst vor Kindern, Levin. Vielleicht hätten Sie auch gerne eine Nachricht auf ein Stück Pappe geschrieben, als Sie ein Junge waren. Sie nicht? Nein. Ich wusste schon, dass mein Vater tot war. Ich kann Kinder nicht verstehen, ich kann nicht mit ihnen reden. Vielleicht verstehen Sie sie nur zu gut. Sie haben einen Sohn, Levin, ich nicht. Was steckt dahinter, Levin? Warum gebe ich die Nachricht nicht einfach an irgendein Jugendamt weiter? Warum kümmere ich mich um Dinge, die mich nichts angehen? Ich habe dir aus der Stadt was mitgebracht, Erwin. Willst du es haben? Warum sprichst du nicht? Du sprichst mit dir selbst, ich habe es gehört. Willst du es haben? Komm vom Fenster weg. Es ist ein Buch über einen Hund, der ein Wolf sein möchte. Ich habe dich beobachtet, Erwin, als ich dich mit in die Stadt genommen habe. Im Kaufhaus hast du etwas geschrieben. Was hast du geschrieben? Draußen fliegt alles vorbei. Bäume, Wiesen, ganze Landschaften. Wenn ich mich entferne, denke ich an Levin. Bezahle ich ihn, damit er mich wie einen dummen Jungen behandelt. Du sollst das Kind in Ruhe lassen, Ute. Ich heiße Erwin. Ich wohne in 0237 Wermelshausen. Ich liebe euch alle. Ich bin in Not. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Du bringst das Kind durcheinander. Das Kind hat einen Namen. Es heißt Erwin. Sein Vater hat dir streng verboten, mit ihm zu reden. Warum? Wenn er wüsste, dass du ihn mit in die Stadt genommen hast, wäre er außer sich. Warum darf Erwin nicht in die Stadt? Hör auf, Ute. Stör unseren Frieden nicht. Er ist alles, was wir haben. Abend. Kann ich bei Ihnen ein Zimmer bekommen? Ein Zimmer? Darauf sind wir nicht eingerichtet. Nur im Sommer kommen einige Gäste. Ich muss irgendwo schlafen. Ich habe hier im Dorf zu tun. Wenn Sie warten, mache ich Ihnen ein Zimmer zurecht. Ist es ein großes Dorf? Mir ist es groß genug. Ich frage, weil ich hier jemanden suche, von dem ich nur den Vornamen kenne. Erwin, Erwin, mach das Fenster auf. Lass wieder ein Flugzeug fliegen. Gestern Abend hatte ich Besuch. Als es klopfte, ließ ich ihn herein. Es war ein Mann aus Sibirien. Er hatte Tiger gejagt. Er sagte, komm mit nach Sibirien. Ich schenke dir ein Tigerfell. Ich konnte nicht mitgehen. Der Mann schlief ein. Er hatte Eis in seinem Bart. Bevor es hell wurde, weckte ich ihn auf. Er aß einen Apfel. Komm, sagte er, aber ich schüttelte den Kopf. Er ging durch die Hintertür, damit die anderen ihn nicht sehen. Seinen Namen hat er dagelassen. Er heißt Igor. Es ist ein Junge, vielleicht 12 Jahre alt. Er heißt Erwin. Es gibt hier viele Kinder im Dorf. Seien Sie im Voraus. Ja, Levin? Ich bin angekommen. Was soll ich tun, wenn ich ihn finde? Was wollen Sie tun? Ich will, dass Sie mit ihm reden. Sie haben die Nachricht bekommen, nicht ich. Ich war nur Polizeibeamter. Sie haben es gelernt. An Ihrer Tür steht psychologische Praxis. Lebenshilfe. Ja, das steht an meiner Tür. Und wenn alles nur ein Scherz war, ein Jungenstreich? Wären Sie enttäuscht? Levin, es geht Sie genauso an wie mich. Nein, Sie haben sich auf die Suche gemacht. Nur Sie können etwas finden. Verdammt! Sie, Frau Wertmüller, es ist spät. Tut mir leid. Aber ich dachte, dass es Sie vielleicht interessieren würde. Ich muss morgen früh in die Stadt. Bei mir ist ein Gast angekommen. Um diese Jahreszeit? Ja. Er hat nach einem Kind gefragt. Nach Erwin. Es gibt doch nur ein Kind hier im Dorf, das Erwin heißt. Und das ist Ihr Sohn. Schon gut. Es ist sicher ein Missverständnis. Hat der Mann sonst noch etwas gesagt? Nein. Weil ich ihm nichts erzählt habe. Ist da jemand? Wollen Sie zu mir? Reden Sie leiser. Es braucht niemand zu wissen, dass ich hier bin. Berger hat seine Flasche mitgenommen, als er wegfuhr. Sind Sie deshalb gekommen? Ja, ich weiß, dass Sie ihm einmal geholfen haben. Als er noch ein Trinker war. Sie machen sich Sorgen um ihn? Nein. Warum nicht? Ach, weil ich es nicht will. Berger erträgt es nicht, wenn sich jemand Sorgen um ihn macht. Sie nennen ihn Berger? Ja, seit ich ihn kenne. Seitdem er mit Ihnen nach Kopenhagen gefahren ist. Wie nennen Sie ihn? Ich nenne ihn auch Berger. Nachdem er mir geholfen hat. Wer sind Sie? Das ist nicht wichtig. Sie suchen Erwin. Woher wissen Sie das? Das ist auch nicht wichtig. Gut. Dann werden Sie mir sagen, was wichtig ist. Erwin ist mein Halbbruder. Er ist 12, Sie sperren ihn ein. Wer? Meine Eltern. Er ist behindert. Er spricht nicht. Er macht ins Bett. Sie schämen sich. Wer? Meine Eltern. Woher wissen Sie von Erwin? Er hat mir geschrieben. Erwin, mach das Fenster auf. Mach das Fenster auf! Ich war in der Stadt, weil ich mich gelangweilt hatte. Die Tapete hatte angefangen, sich zu bewegen. Die Blumen purzelten durcheinander. Darum bin ich weggegangen. In der U-Bahn las ich eine Zeitung. Eine Frau setzte sich neben mich. Sie roch nach einer Blume. Komm, sagte sie, wir fahren weiter nach Amsterdam. Da gibt es viele Blumen. Aber ich wollte nicht nach Amsterdam. Die Frau war schön. Schade, sagte sie, als ich den Kopf schüttelte. An der Haltestelle stieg ich aus. Die Zeitung vergaß ich. Als ich wieder zu Hause war, waren alle Blumen auf der Tapete am richtigen Platz. Ich habe die Sicherheitsnadeln gekauft. Ich hätte die Pappe, auf der sie befestigt waren, weggeworfen. Berger nicht. Haben Sie die Kinderschrift ernst genommen? Sie nicht. Ja, ich habe mich erinnert, wir haben früher ähnliche Dinge gemacht, nur um zu sehen, was passiert. Vielleicht hat dieses Kind Glück, dass Berger seine Nachricht gelesen hat. Weil er schon immer auf der Suche war nach einem Jungen, der direkt aus seiner Kindheit kommt. Sie kennen ihn gut. Ich kenne ihn gar nicht. Und Sie? Ich? Ich meine, was haben Sie mit der Geschichte zu tun? Nichts. Wie heißt Ihr Vater? Er wird Ihnen niemals erlauben, Erwin zu sehen. Er bestimmt alles. Es muss doch einen Arzt geben, der den Jungen behandelt. Es ist ein Arzt da. Er ist alt. Er tut alles, was mein Vater sagt. Geht der Junge nicht zur Schule? Er braucht es nicht. Mein Vater hat ein Attest. Erwin spricht nicht. Sie hassen Ihren Stiefvater? Ja. Manchmal ist ein Mann von der Sozialbehörde da. Und? Er kommt alle 3 Monate, sie trinken Kaffee im Wohnzimmer, er sieht sich Erwins Zimmer an und geht wieder. Und Sie? Ich habe auch Angst vor meinem Vater. Darum werde ich ihn seinen Namen nicht nennen. Wohin willst du ihn bringen? In die Hütte. Nur für die Tage, in denen der Mann im Gasthof ist. Mach dir keine Sorgen. Du machst dir Sorgen? Nein. Ich weiß, dass uns nichts geschehen kann. Ist das die Schrift Ihres Bruders? Ich heiße Erwin. Ich wohne in 0237 Wermelshausen. Ich liebe euch alle. Ich bin in Not. Das hat er geschrieben, als wir im Kaufhaus waren. Vielleicht kann ich nicht lange bleiben. Sie sind ein schlechter Zeuge. Ich weiß. Weil ich meinen Vater hasse. Das ist ein Grund, warum ich nicht schlafen kann. Ich heiße Berger. Werner Berger. Ich schreibe Ihnen meine Adresse auf. Hat Berger Sie angerufen? Ja. War er betrunken? Nein. Ich kann nicht schlafen. Die verdammte Uhr, ich kann sie nicht anhalten. Wie eine Geschichte, die niemals aufhört. Ich weiß, dass es nicht hilft. Ich trinke trotzdem. Es ist das Einzige, was mir vertraut ist in diesem Zimmer. Der Geschmack des Alkohols. Was hat Levin gesagt? Ich wusste, dass mein Vater tot war. Ich muss hier raus. Kaufst du mir das Flugzeug? Wenn du es unbedingt haben willst. Danke. Aber du faltest es ja auseinander. Du machst es kaputt. Ich will nur lesen, was auf dem Papier steht. Das ist nicht wichtig. Das Flugzeug ist wichtig. Es ist die gleiche Schrift. Sorgfältig. Gleichmäßig. Fast schon erwachsen. Im Zug roch es nach Koffern. Ich saß am Fenster und versuchte, die Bäume zu zählen. Es ging natürlich nicht. Manchmal sah ich mein Gesicht hinter der Scheibe. In Kopenhagen ging ich ans Meer und berührte die Meerjungfrau. Sie war warm, aber ihr Körper ist aus Eisen. Ein Kind setzte sich zu mir, als ich mein Brot aß. Gibst du mir etwas ab? Fragte es. Nein, sagte ich. Es muss reichen, bis ich wieder zu Hause bin. Bleib doch hier, sagte das Kind. Hier ist der Wind immer da. Aber ich musste mich beeilen. Der Zug pfiff, als er in die Dunkelheit raste. Zu Hause kroch ich in mein Bett und aß das letzte Stück von meinem Brot. Zeigst du mir den Weg zu dem Haus, in dem Erwin wohnt? Das ist einfach. Ich weiß, dass du mich gut verstehst, Erwin. Ich durchschaue dich. Es ist ein einfacher Trick, nicht mehr zu sprechen. Warum machst du ins Bett? Das tust du absichtlich, ich weiß. Du quälst uns. Deine Mutter kann nicht mehr schlafen. Dabei ist es doch ganz einfach. Du musst nur versuchen, mich zu verstehen. Ich liebe dich doch. Glaubst du mir das nicht? Du brauchst nicht lange in der Hütte zu bleiben. Weißt du, dass du uns allen keine Schande machen darfst? Deine Mutter hat dir was zu essen eingepackt. Wer sind Sie? Ich glaube, Sie wissen schon, wer ich bin. Sie haben einen Sohn, der Erwin heißt. Wer war das, Mutter? Ein Fremder. Er hat nach dem Weg gefragt. Ich glaube nicht, dass er nach dem Weg gefragt hat. Wohin ist Vater mit Erwin gefahren? Stell keine Fragen. Es geht dich nichts an. Du bist erwachsen, du solltest in der Stadt wohnen. Damit ihr allein seid mit ihm? Damit wir unseren Frieden haben. Ist das das Einzige, was dich interessiert? Ja. Dein Vater ist ein angesehener Mann, ich bin seine Frau. Mehr bin ich nicht. Und Erwin ist dein Kind? Ja, er ist unser Kind. Und wir sind eine Familie. Du hast Angst, Mutter. Wovor? Ja, Grünwald? Rosa? Ja? Kannst du mich mit dem Auto abholen? Wo? Ich warte im Gasthof auf dich. Ach, warum fährst du nicht mit dem Zug? Ich werde Levin das Kind bringen. Wo willst du hin, Ute? Ich will spazieren gehen. Es regnet. Das macht mir nichts aus. Denk daran, was ich dir gesagt habe. Du bist von uns abhängig. Fall uns nicht in den Rücken. Ich weiß, sie wird kommen. Die Frau hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Trotzdem. Ich habe ihr Gesicht hinter dem Fenster gesehen. Ich hasse. hasse dieses Dorf, die Wirtin, die mich belauert, die schlammigen Wege, die immer wieder zur Kirche führen, die protzigen Villen am Rand hinter den Bauernhäusern. Die schreienden Kinder. Erwin! Erwin! Erwin! Erwin! Haben Sie auf mich gewartet? Ja. Meine Eltern haben eine Hütte im Wald, nicht weit von hier. Erwin, Erwin, wo bist du? Die Nacht war zu kalt, um im Freien zu schlafen. Eine Eule schrie. Sie hatte eine Maus gefangen. Ich ging so lange, bis sie das Licht sah. Wo kommst du her? Fragte mich der Mann, als ich an die Tür klopfte. Ich wusste es nicht. Komm herein. Die Stube war warm. Eine Katze lag vor dem Feuer. Sie starrte mich an. Iss, sagte der Mann. Der Teller mit der Suppe dampfte. Du bist in Polen. Hier kannst du tanzen lernen, sagte der Mann. Die Katze sprang auf den Tisch. Sie konnte nicht reden. Bleib doch. Aber ich schüttelte den Kopf. Der Mann sattelte ein Pferd. Wir ritten durch den Wald. Ich bin da, sagte ich. Als ich im Bett lag, schrie die Eule wieder. Erwin! Ich weiß, dass du da bist. Erwin, ich bin der Mann, der deine Nachricht gelesen hat. Kannst du die Tür aufmachen? Krieg keinen Schreck. Ich schlage jetzt das Fenster ein. Komm zum Fenster, ich hebe dich raus. Komm. Du bist schwer. Lauf nicht weg. Erwin! Warte! Erwin! Warte doch! Erwin! Warte! Tu es nicht! Ich glaube, er schläft jetzt. Er ist von der Brücke gesprungen, ohne sich einmal umzusehen. Er hatte Angst vor dir. Ich glaube nicht, dass er Angst vor mir hatte. Jetzt hast du ein Kind, Berger. Du weißt, dass du dich strafbar machst. Er ist von der Brücke gesprungen, ohne sich umzusehen. Weil es für ihn das Ende des Weges war. Er konnte sich ein anderes Ende nicht vorstellen. Na, woher weißt du das so genau? Erinnert es dich an etwas? Ich gehöre nicht in seine Geschichte. Er kann es sich nicht vorstellen. Kannst du es dir vorstellen? Erst seit ich Levin kenne. Glaubst du, Erwin wird mit uns sprechen? Nein. Wo ist Ute? Was ist denn? Warum starrst du mich so an? Ich war bei der Hütte, er ist weg. Erwin ist nicht mehr da? Es kann nur der Mann gewesen sein, der nach ihm befragt hat. Ute weiß etwas. Und sie wird es mir sagen. Mach dir keine Sorgen, Erwin wird nicht reden. Er redet seit 2 Jahren nicht mehr. Ich weiß, dass jetzt alles zusammenbricht. Unsere Welt, Klaus. Unsere Welt. Und ich empfinde nichts. Ich werde Erwin finden und Erwin wird nicht reden. Ja, Levin. Ich habe den Jungen. Er spricht nicht. Muss er denn sprechen? Er schreibt Geschichten auf Papierflugzeuge und lässt sie dann fliegen. Sind Sie zufrieden, Berger? Nein. Der Schnee fiel in großen Flocken. Sie schmolzen auf meiner Hand. Ich ging so lange, bis ich die Spitze des Berges erreicht hatte. Manchmal steckte ich bis zum Bauch im Schnee. Weil ich Durst hatte, nahm ich den Schnee in den Mund. Oben traf ich einen Mann, der einen grünen Hut auf hatte. Da bist du ja, sagt er zu mir. Schau hinunter. Alles, was du siehst, gehört mir. Eine Gänse sprang durch den Schnee. Ich zitterte, weil es so kalt war. Wenn du willst, kann es auch dir gehören, sagte der Mann. Aber ich machte mich schon auf den Rückweg. Als ich unten war, stieg ich in das Auto. Fahr mich zurück, sagte ich zu dem Mann, der am Steuer saß. Er schläft. Rosa ist bei ihm. Sein Vater wird die Polizei verständigen. Sie werden ihn wieder hergeben müssen. Erst, wenn er spricht. Was wollen Sie denn hören? Ich bringe ihn morgen hierher. Nein. Warum nicht, Levin? Haben Sie Angst vor Kindern? Vielleicht sind wir uns doch ähnlich, Berger. Ich habe das Gefühl, ich war nie so jung wie Erwin. Sie wollen, dass er spricht mit mir. Haben Sie Angst, Sie könnten sich erinnern, wenn er mit Ihnen spricht? Ich habe keine Erinnerung. Trinken Sie deshalb wieder. Haben Sie auch Angst, sich zu erinnern, Levin? Der Junge ist nicht Ihr Stellvertreter, er hat sein eigenes Schicksal. Sie auch. Bringen Sie ihn zurück. Nein, ich bringe ihn hierher. Ja, Grünwald? Ich möchte mit Werner Berger sprechen. Er ist nicht da. Ist Erwin bei Ihnen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mir können Sie es sagen. Ich habe Herrn Berger den Weg zur Hütte gezeigt. Ja, Erwin ist hier. Er schläft. Spricht er? Nein. Sagen Sie Herrn Berger, dass ich Hilfe brauche. Du bist Erwin? Ich heiße David. Wenn du willst, kannst du dich hierher setzen, ans Fenster. Kannst hinuntersehen. Möchtest du auch durch die Straßen gehen, wie die Menschen da unten? Sieht so aus, als wollten sie alle irgendwo hin. Aber ich glaube, viele wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Wenn du nach Hause möchtest, sag es. Oder schreib es auf. Ich komme mir vor wie auf der Flucht. Seit diese Geschichte angefangen hat, überlege ich nicht mehr, was ich tue. Ich tue es einfach, als wäre alles schon vorher entschieden. Im Zug gibt's die Notbremse. In Geschichten nicht. Erwin, Erwin, wo bist du? Erwin, Erwin, wo bist du? Warum lässt du kein Flugzeug fliegen? Ich bin wieder da. Dazu gab ich dem Elefanten ein Stück Zucker. Er schlang seinen Rüssel um mich und hob mich auf seinen Rücken. Er stieg über die Mauer. Wir wanderten bis nach Afrika. Es ging schnell. Es war ein junger Elefant. Bald war er zu Hause. Das Steppengras schlug über uns zusammen. Aber ein Mann schoss auf den Elefanten. Er wollte seine Zähne haben. »Es ist mein Elefant«, sagte ich. »Elefanten gehören niemandem«, sagte der Mann. »Du kannst bei mir bleiben und mir helfen.« Er schüttelte den Kopf. Ich brauchte 2 Wochen, um nach Hause zu kommen. Das Schiff war langsam. Aber niemand hatte gemerkt, dass ich weg war. In meinem Zimmer legte ich die Muschel auf die Fensterbank. Ich hatte sie am Strand von Afrika gefunden. Fallen dir Geschichten ein, wenn du am Fenster sitzt, Erwin? Als ich so alt war wie du, habe ich stundenlang am Fenster gesessen. Die Menschen gingen vorbei und die Zeit ging vorbei. Es war eine andere Welt, die ich gesehen habe. Viel heißer als hier. Warst du auf deinen Reisen auch schon mal in Israel, Erwin? Sie sind tatsächlich gekommen. Ja, war Ihr Vater schon bei der Polizei? Er wird nicht zur Polizei gehen. Noch nicht. Warum haben Sie angerufen? Ich habe Angst. Haben Sie schon mal Menschen gesehen, die den Boden unter den Füßen verlieren? Vor ihnen muss man Angst haben. Ihre Eltern? Ja. Ich habe das Gefühl, sie verlieren alles, was sie haben. Was haben Sie denn? Sie haben ein Haus. Sie haben einen Garten, ein Kind. Sie haben eine Familie. Sie werden gegrüßt, sie grüßen zurück. Sie haben einen Beruf, sie haben einflussreiche Freunde. Sie haben einen Namen. Was tut Ihr Vater? Er ist Regierungsrat in der Stadt. Haben Sie deshalb Erwin versteckt? Ich weiß es nicht. Bis zu seinem 9. Lebensjahr war Erwin ein ganz normaler Junge. Er war begabt, der Beste in der Schule. Er war lustig. Ich liebte ihn. Was ist geschehen? Ich weiß es noch nicht. Tu etwas, Klaus. Was? Er hat den Jungen. Ich kann nicht zur Polizei gehen. Solange Ute nicht alles weiß, sind wir sicher. Erwin wird nicht reden, oder? Fängst du schon an, mich zu hassen? Sie werden über uns herfallen, dann war alles umsonst. Es war deine Tochter, die uns in den Rücken gefallen ist. Sie hat Erwin in die Stadt gebracht. Sie hat mit dem Mann gesprochen, deine Tochter. Wo ist sie? Sie will, dass man uns in den Dreck zieht. Was geschehen ist, ist geschehen. Man kann es nicht rückgängig machen. Starr mich nicht so an, ich bin kein Ungeheuer. Und ich werde es nicht dulden, dass man meine Existenz zerstört. Es ist Unrecht, trotz allem. Dazu hat auch Ute kein Recht. Ich habe ihr nichts getan. Ich werde mich wehren. Tu etwas, Klaus. Als ich so alt war wie du, habe ich mir auch überlegt, ob es nicht besser ist, gar nicht mehr zu reden. Damals war Krieg. Du weißt, was Krieg ist, Erwin, davon bin ich überzeugt. In Deutschland wurden wir verfolgt, weil wir Juden waren. Wir konnten fliehen, ein Schiff hat uns nach Israel gebracht. Doch wir mussten meinen Vater zurücklassen. Israel ist anders. Israel ist eine Wüste. Ich hatte noch nie eine Wüste gesehen, Erwin. Aber dann sah ich meinen Vater, wie er durch die Wüste ging. Ich sah, wie er Sand in seine Hände nahm und über seinen Kopf streute. Da wusste ich, dass er tot war. Vorsicht, Ute! Sie sehen müde aus. Ich bin es. Der Junge schläft schon wieder. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, das so viel geschlafen hat. Ist Berger noch nicht zurück? Nein. Er hat auch nicht angerufen. Ich habe Erwin von einem befreundeten Arzt untersuchen lassen. Er hat alle Symptome eines sexuell missbrauchten Kindes. Verletzungen im Genitalbereich, vernarbte Wunden am After, verheilte Risse im oralen Bereich. Der sexuelle Missbrauch muss 1 bis 2 Jahre zurückliegen. Wir müssen die Schüsse der Polizei melden. Wozu? Es war mein Vater, aber er wird es abstreiten. Er hasst mich wie ich ihn. Aber mir wird niemand glauben, ganz einfach, weil ich nichts weiß. Aber Ihr Vater glaubt, dass Sie etwas wissen. Aber was? Ich weiß nur, dass Sie Erwin versteckt haben, dass Sie sich geschämt haben, dass alles, was mit ihm zu tun hatte, totgeschwiegen wurde. Das ist nicht genug, um auf jemanden zu schießen. Es gibt nur einen Menschen, der alles weiß. Erwin. Ja. Aber er spricht nicht. Die Sonne ging auf. Sofort war es heiß. Ich war eingeschlafen. Aber die Geier weckten mich. Sie flogen Kreise über mir. Sie dachten, ich war tot. Aber ich war nicht tot. Ich stand auf und klopfte mir den Sand von meiner Hose. Eine Karawane zog vorbei. Ein Mann auf einem Kamel fragte mich, ob ich schon einmal in der Wüste gewesen war. Ich schüttelte den Kopf. Streu dir keinen Sand in das Haar, sonst bist du tot, sagte der Mann. Willst du mit uns reiten? Wohin? Fragte ich. Das wissen wir noch nicht, sagte der Mann. Gut, sagte ich. Sie hoben mich auf einen Kamel. Er schwankte wie ein Schiff. Wer hat das getan? Erwin weiß es. Es sind meistens die nächsten Angehörigen, die so etwas tun. Aber nur das Kind kann es uns sagen. Warum redet er nicht? Ich weiß es nicht. Er lebt in einem Schock. Das Schweigen scheint ihn zu retten. Wird er aus diesem Schock aufwachen? Ich glaube es nicht. Sie müssen in der Stadt bleiben, bis es vorbei ist. Bis was vorbei ist? Bis Erwin redet. Nur so können wir etwas beweisen. Was beweisen? Das, was man ihm angetan haben muss. Das, warum man auf sie geschossen hat. Ich heiße Erwin. Ich bin in Not. Ich liebe euch alle. Wann wird er das aussprechen können? Ich erinnere mich, als ich so alt war wie Erwin, habe ich alle Menschen gehasst. Ich habe um mich gebissen, um mich geschlagen. Ich weiß nicht, warum. Mir hatte niemand etwas getan. Mein Vater war alt. Sie hatten ihn rausgeschmissen, weil er in der NSDAP war. Er ist bald gestorben. Ich war zu allein. Menschen, die zu viel allein sind, werden gefährlich wie bissige Hunde. Ich hatte keine Freunde. Warum nicht? Ich habe sie alle vertrieben. Ich war misstrauisch. Aber der wahre Grund war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mich mochten. Ich mochte mich selber nicht. Als ich Erwin aus dem Wasser zog, als ich ihn in den Arm nahm und er klitschnass war, da fing ich an, mich zu erinnern. Komisch, ne? Nein. Das ist nicht komisch. Willst du wieder am Fenster sitzen, Erwin? Wenn du nicht reden willst, werde ich weitererzählen. Hast du schon mal eine Palme gesehen? Sie haben einen hohen Stamm und nur ganz oben haben sie Blätter. Als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, konnte ich nicht glauben, dass es Bäume waren. Und ich bekam Heimweh. Ich wollte zurück, hierher zurück, zu den richtigen Bäumen, zu den Straßenbahnen, zu dem Regen, zu meinem Vater. Ich sah alles ganz deutlich vor mir. Aber ich konnte mir nicht so schöne Geschichten ausdenken wie du. Ich war traurig. Jedes Wort, das ich sprach, fiel mir schwer. Wie dir, Erwin. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Levin. Irgendwann wird die Polizei ihn suchen. Sie wollen unbedingt, dass der Täter bestraft wird. Sie nicht? Ich glaube, Sie wollen etwas anderes. Geben Sie sich keine Mühe. Ich habe mich erinnert. Es war, als würde ich es noch einmal erleben. Was will ich denn? Sie wollen sich wiedererkennen. Wozu? Vielleicht haben Sie Erwin nur gefunden, um sich zu erinnern. Aber warum haben Sie ihn zu mir gebracht? Dafür gibt es einen Polizeiausdruck. Ich war zu befangen, um mich mit diesem Fall zu beschäftigen. Ich bin auch befangen, Berger. Mich hat niemand zu irgendjemandem gebracht, als ich so alt war. Mich auch nicht. Sie haben es gelernt, es ist Ihr Beruf. Wir haben alle Erinnerungen. Dazu braucht man keinen Beruf. Sie hätten mich vorher fragen müssen. Nein, mich hat auch niemand gefragt. Ich will, dass Erwin mit Ihnen spricht. Kennen Sie Herrn Berger schon lange? Ich kenne ihn schon ziemlich lange, aber ich kenne ihn nicht gut. Möchtest du, dass ich das Fenster öffne, Erwin? Lieben Sie ihn? Ich denke nicht darüber nach. In meinem Alter ist es besser, nicht darüber nachzudenken. Wer ist Levin? Ich weiß es nicht. Ist er ein Freund von Herrn Berger? Auch das weiß ich nicht. Ich bin oft allein durch die fremden Straßen gegangen. Die Häuser waren weiß in Israel. Die Worte waren fremd, die durch die Luft klangen. Die Gesichter waren fremd. Die anderen Kinder auch. Ich dachte nur an die, die nicht fliehen konnten. Sie waren hier geblieben. Sie saßen in ihren Zimmern. Am Fenster, wie du, Erwin. Sie hatten Angst. Wie du, Erwin. Ich konnte nicht vergessen. Das kannst du auch nicht, Erwin. Es war Krieg. Sie wussten, dass sie in großer Gefahr waren. Ich hätte ihnen gerne geholfen, aber ich war zu weit weg. Ich stieg leise die Treppe hinunter. Die Straßenbahn fuhr mit mir durch die fremden Straßen. Die Häuser waren weiß. Ein Kind winkte mir zu. Ich stieg aus der Straßenbahn aus und suchte das Kind. Weil ich es nicht wiederfand, wollte ich zurückgehen. Ich hatte mich verirrt. Als ich in ein Schaufenster sah, sah ich mein Gesicht im Glas. Soll ich dir den Weg zeigen? Sagte es zu mir. Du bist auch weit weg. Erwin. Ich will mit dem Mann reden, der mich aus dem Wasser geholt hat. Warum mit mir? Ich habe ihn nicht gefragt. Ich kann ihm nichts sagen. Sie müssen es tun. Er hat Sie ausgesucht. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich mit ihm reden? Ich konnte mir selbst auch nicht helfen, als ich so alt war wie er. Vielleicht will er gerade deshalb mit Ihnen reden. Nein. Erwin wartet. Du willst mit mir reden, Erwin? Du willst mir erzählen, was geschehen ist? Oder willst du es wieder auf ein Flugzeug schreiben? Nein. Ich will es dir sagen. Aus der Reihe Berger und Levin, der Junge, der Geschichten auf Flugzeuge schrieb. Kriminalhörspiel von Adolf Schröder, Musik Gerd Bissler. Es sprachen Berger, Otto Sander, Levin, Hans-Peter Hallwachs, Frau Jensen, Hannelore Hoger, Herr Jensen, Dieter Mann, Erwin Jensen, Esra Friedländer, Ute Jensen, Annette Paulmann, Rosa Grönwold, Marion Breckwold, Wirtin, Gerda Gmelin. Kinder: Daniel Bublitz, Lotte Bublitz, Sarah Kannstein, Guido Zarnke. Technik: Christian Kühnke und Angelika Körber. Regieassistenz: Vera Wildgruber. Regie: Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992.